Die Phönizierinnen, Teil 2. Teiresias, von seiner Tochter Manto geführt, der Chor. Teiresias. Für immer weiter, Manto, des erblindeten Aug ist die Tochter, wie den Schiffern das Gestirn. Hieher ins Ebene, lenke mir der Füße Tritt, nun schreite fort, nicht strauchelnd. Vater ist so schwach, bewahr auch in der Mädchenhand die Zeichen mir des Vogelfluges, die ich sorglich sammelte im heil'gen Takö, wo mir Götterwort ertönt, Jüngling Menoikos, Sohn des Kreon, sage mir, wie weit ist wohl der Weg noch bis zur Theberstadt zu deinem Vater? Denn das Knie ermattet mir, in kurzen Schritten eilend komm ich doch nicht weit. Kreon, tritt auf, getrost, denn deinen Freunden, o Teiresias, strebt schon dein Fuß entgegen. Halt ihn doch, mein Sohn, ein Wagen und des Greises Fuß pflegt immer ja die Hülfe fremder Hände zu erwarten. Teiresias, wohl, da bin ich, Kreon, warum riefst du mich in Eil? Kreon, ich hab es nicht vergessen, aber sammle Kraft und stärke deinen Odem, der vom Wege keucht. Teiresias, vor Müdigkeit erwanken meine Knien, da ich gestern hierher von den Erechtiden zog, denn dort auch hat Eumolpus einen Krieg erregt, und ich verlieh den Kekropiden schönen Sieg. Der goldne Kranz hier, wie du siehst, ward mir dafür erstlings Geschenk vom Raube der Erschlagenen. Kreon, ein glücklich Zeichen ist dein schöner Siegeskranz, Unglück umstürmt uns, wie du weißt, der Danaer Speer. Harter Kampf erwartet die Thebaierstadt, soeben ging zum Streite wieder Argos Schar, Eteokles, unser König, fort im Waffenschmuck. Ich aber soll dich fragen, Alter, ob du Rat uns geben willst, der diese Stadt erretten mag. Teiresias, des Eteokles wegen schloss ich wohl den Mund, doch weil auch du der Götter Sprüch erkunden willst, so red ich. Lange, Kreon, siecht schon dieses Land, seit trotz den Göttern Laios einst Vater ward und seine Mutter freite der unselge Sohn. Die blutige Verletzung seiner Augen zeigt der Götter Ratschluss warnend dem Hellenenvolk, dies durch die Zeit zu decken, als entrennen sie so ihrem Schicksal, haben auch die Söhne noch sinnlos gefehlt, da Ehre sie nicht gönnten, nicht Freiheit dem Vater und den unglückseligen Mann erbitterten, das Grausenfluch er über sie aussprach, im Schmerz hinschmachtend und dazu entehrt. Was tat ich da nicht, welches Wort versucht ich nicht, doch Hass der Kinder Ödipus, das war mein Lohn. Nun naht, o Kreon, ihnen Mord von eigner Hand und viele Tote neben Toten hingestreckt, vermischen Argos Waffen mit kadmeischen und stürzen bald in bittern Jammer Thebens Volk. Du, o bejammernswerte Stadt, zertrümmerst auch, wenn meinen Worten jedermann das Ohr verschließt. Die erste Vorschrift war euch, daß von Ödipus Stamm keiner Bürger noch der Stadtbeherrscher sei, weil alle der Dämonenspiel Verderben dräun. Nun, da das Böse mächtiger als das Gute war, zeigt euer Volk zu retten, noch ein Weg sich euch. Doch weder sagt ich selber ja dies ohne Furcht, noch werden dies ertragen, die das Schicksal trifft, um solchen Preis dem Vaterland hilfreich zu sein. Lebt wohl, ich geh. Ich einer will mit vielen, muß es sein, die Zukunft dulden, denn was soll ich tun? Kreon, verzeuch, o Greis, was eilst du? Teiresias, halt mich nicht zurück. Kreon, bleib, warum fliehn? Teiresias, ich fliehe nicht, dich flieht das Glück. Kreon, sag an, ein Bürger, was den Bürgern frommen mag. Teiresias, was wünschest du, nicht wünschen, wirst du's bald darauf. Kreon, nicht Rettung soll dich wünschen meiner Vaterstadt? Teiresias, so willst du es vernehmen, lässest du nicht ab? Kreon, um was wohl sollt ich eifriger bemüht sein? Teiresias, so höre, was die Himmlischen mir offenbart. Auf eine Frag antworte mir jedoch zuvor. Wo ist Menoikeus, welcher mich hierher geführt? Kreon, nicht weit von hier, an deiner Seite stehet er. Teiresias, er geh hinweg und höre die Orakel nicht. Kreon, mein Sohn, wird dieser, wann es gilt, verschwiegen sein. Teiresias, soll ich's in seiner Gegenwart verkündigen? Kreon, ihn wird die Rettung freuen, wann er sie vernimmt. Teiresias, so höre denn, was meine Weissagung gebeut, dass ihr erretten möget die Kadmeier Stadt, den Menoikos töten für das Vaterland musst du, den Sohn, du selber rufest dein Geschick. Kreon, was sprichst du, welch Wort, Alter, hast du da gesagt? Teiresias, was dir bestimmt ward, leisten ist Notwendigkeit. Kreon, trauen, vieles Unglück sprachest du in kurzer Zeit. Teiresias, Unglück allein dir, Segen deiner Vaterstadt. Kreon, ich hörte nicht, vernahm nicht, nein, fahr hin die Stadt. Teiresias, das ist nicht mehr derselbe Mann, nun weicht er aus. Kreon, leb wohl, was kümmern deine Weissagungen mich? Teiresias, ist keine Wahrheit, weil du unglückselig bist? Kreon, ach, deine Knie umfass ich bei dem grauen Haar. Teiresias, steh auf, was flehst du? Schwer wird Unglück abgewehrt. Kreon, schweig, sage nicht den Bürgern, was du mir entdeckt. Teiresias, Unrecht gebeust du mir zu tun, ich schweige nicht. Kreon, was aber willst du, mir ermorden meinen Sohn? Teiresias, nein, das wird anderer Sorge sein, ich sag es nur. Kreon, woher entsprang dies Übel meinem Kind und mir? Teiresias, wohl fragst du, dir antworten will ich jegliches dort, wo der erdgeborne Drach einst hausete, der Quelle Dirka Hüter dort zum Opfer, mußt hingeben du der Erde des erzeugten Blut, weil Ares einst erzürnte dem Phönikier und nun den Mord der erdgebornen Schlange rächt. Dann wird euch Ares in der Schlacht zur Seite stehen, und wann die Erde froh Frucht für Frucht und Blut für Blut empfangen hat, dann wird euch hold die Göttin sein, die goldbehelmete Saaten einst aus ihrem Schoß aufsandte. Sterben muß ein Sohn von dem Geschlecht, das aus den Zähnen jener Schlang entsprossen ist. Du aber bist durch Vater und Erzeugerin der Erdentochter letztes unvermischtes Blut und deine Kinder. Doch des Haimon Tod verbeut die Ehe, denn kein reiner Jüngling ist er mehr. Dein Sohn Menoikeus aber ist der Stadt geweiht und rettet durch den eignen Tod sein Vaterreich. Graus wird die Rückkehr dem Adrast und seiner Schar dann sein, wann ihre Augen Todesnacht umhüllt und herrlich Thebe. Wähl aus diesen Zweien dir, welch Los du willst, des Sohnes oder Thebens Heil, das ist es, was ich sagen mag. Kind, führe mich nun heim, wer immer Flammenkunst der Seher übt, er ist ein Tor, denn wann er weh verkündiget, hasst ihn ein jeder, welchem er sein Los enthüllt, und sagt er aus Erbarmen Unwahrheit, so droht der Götter Zorn. Apollon mußte Sterblichen allein die Zukunft singen, er, der keinen scheut. Er geht mit seiner Tochter. Der Chor. Kreon, was schweigst du zitternd dem Orakelspruch? Zwar mich auch hat nicht minder diese Kund erschreckt. Kreon, was soll ich sagen? Meine Rede errät sich leicht. Nie bring ich solches Missgeschick selbst über mich, dass ich den Sohn aufopfre meiner Vaterstadt. Denn Kindeslieb ist allen Menschen eingeprägt und in den Tod gibt keiner wohl den eignen Sohn. Mich wird der Mann nicht preisen, der mein Kind erschlägt. Ich selber, denn gereifet ist mein Leben schon, ich bin zum Sühntod für das Vaterland bereit. Doch auf, mein Kind, bevor ihn die gesamte Stadt erfahren, diesen Seherspruch, den schmählichen, fleuch unermüdlich eilend die Thebaner Stadt. Denn sagen wird er's allen Häuptern in dem Volk, wird zu den Führern an die sieben Tore gehen. Wenn wir zuvor ihm kommen, dann bist du befreit, doch zauderst du, ist alles hin, trifft dich der Tod. Menoikeus, wohin denn fliehn, zu welchem Gastfreund, welcher Stadt? Kreon, dahin, wo du von diesem Land am fernsten bist. Menoikeus, dir ziemt es, das zu sagen, ich gehorche dir. Kreon, flieh durch das Land der Delphier. Menoikeus, wohin von dort? Kreon, zu Kalydons Gefilden. Menoikeus, und wohin sodann? Kreon, dann nach Thesprotia. Menoikeus, zu Dodonas herem Sitz? Kreon, du sagst es. Menoikeus, doch wer schirmet auf dem Wege mich? Kreon, die Gottheit führt dich. Menoikeus, wer erhält den Irrenden? Kreon, ich werde Gold dir geben. Er geht. Menoikeus, wohl, mein Vater. Kreon, sich umsehend, geh. Er bleibt stehen und beobachtet Menoikeus. Geh, Kind. Menoikeus, zu deiner Schwester Jokasta will ich noch zuletzt gehen, deren Brust ehmals ich sog, hülflose weiß und meiner Mutter früh beraubt. Sie will ich noch begrüßen und alsdann entfliehen. Kreon, wohlan denn, geh, verhindere selber nicht dein Heil. Er geht. Menoikeus, allein, ihr Weiber, gut beruhigt ich den Vater so und täuscht ihn zu erlangen, was mein Herz begehrt. Fort trieb er mich, betröge Theben um sein Heil und gäbe mich der Feigheit hin. Auch mag der Greis Verzeihung finden, unverzeihlich wär's, wenn ich mein Vaterland verriete, das mir das Leben gab. So wisset denn, zu retten geh ich diese Stadt und gebe für mein Vaterland das Leben hin, denn schändlich wär es, wenn, die kein Orakelspruch antreibet, frei von göttlicher Notwendigkeit, doch mit dem Schild hinträten, nicht zu sterben zag und vor den Türmen fiel für das Vaterland. Ich aber, Vater und Bruder und die Vaterstadt verratend, wie ein Feigling aus der Ahnenland entwische, wo ich lebte, wäre Schmach mein Los. Nein, bei dem Gott des Himmels, Zeus, Ares, bei dir, der du die Saat des Drachen, die der Erd entsproß, zu Herrschern dieses Landes einst geordnet hast. Ich geh und von den Zinnen der Kadmeierburg stürz ich durchbohrt in des Drachen schwarze Kluft hinab, am Orte, den Teiresias bezeichnete, und rette so mein Vaterland. Fest steht der Schluss, mein Leben, kein unrühmliches Geschenk ist dein, o Vaterstadt, aus dieser Not errett ich dich. Ergriff ein jeder, was er Nützliches zu tun vermag, und wendet alles zum gemeinen Wohl des Vaterlands. Geringere Übel träfen dann die Staaten, und glückselig wären sie hinfort. Der Chor, Strophe. Du kamst, o geflügelt Kind der Erd, und in der Tief erschied nas den Kadmeiern zum Raub, Verderberin, Unheilbringerin, schnöde Halbjungfrau, feindlich Wunder mit wild gehobner Schwing und rot zerreißenden Klauen, die vom Tal Dirkas vordem die Jünglinge du emportrugst, leierloses singend zu verruchter Untat, brachtest du schreckliches Leiden dem Vaterreich. Mörderisch war der Gott, welcher dies verhängte, das Klaggeschrei der Mütter und das Klaggeschrei der Mädchen hallt in den Häusern wieder, ein jammernd, jammernd Angstgestöhn, ein jammernd, jammernd Lied des Wehs. Einer klagte dem andern wechselnd durch die ganze Stadt sein Leid, und es war donnern ähnlich ihr Gestöhn, ihr Angstruf, wann zu der Luft emporriß die beschwingte Jungfrau einen von den Männern. Gegenstrophe. Doch endlich kam hergesandt vom Delpher Gotte Ödipus, der Arme in der Thebaia gefüllt, damals willkommen, bald verwünscht, denn die Mutter wählt er, der Unselige, als der täuschenden Sphinx er obgesiegt zum Weibe, häuft Blutschand auf die Stadt und bringt ihr Blutvergießen in verhaßte Zwietracht, stürzend durch Verfluchung Armer, die Kinder, Bewunderung, Bewunderung ihm, der zu sterben geht für das Land der Väter, dem Kreon bringt er Jammer zwar, doch werden Sieg verklärt durch ihn, Thebas sieben Tore, daß so wir Mütter würden, solch ein Kind gebören, holde du Pallas, die mit dem Marmorstein einst jenen Drachen hingestreckt, Kadmos, Heroenmut anreizend zu blut'gem Werke, das auf dies Land, denn so füget es Götterschickung, Männerraub gebracht hat. Ein Bote tritt auf, Jokaste, der Chor, der Bote. Holla, ist hier denn keiner an des Hauses Tor? Tut auf, und Jokasta führet her. Holla, noch einmal, lange säumst du, komm herab anitzt und hör, o edle Gattin Ödipus, die bittern Zähren trocknend und befreit vom Schmerz. Jokaste, aus dem Palaste eilend, o bester Trauerbotschaft, bringest du mir wohl von Eteokles Tod, an dessen Schilde stets du standest und abwehrtest feindliches Geschoss, was zu verkünden, bist du zu mir hergeeilt, lebt oder starb mein Sohn, das sage mir. Der Bote, er lebt, besorge nichts, von dieser Furcht befrei ich dich. Jokaste, doch wie, die sieben Türme der Kadmeierstadt? Der Bote, stehen unbezwungen und erstürmt ist nicht die Burg. Jokaste, doch haben die Thebaner Argos Speer geprüft? Der Bote, heiß war die Schlacht der Männer, doch der thebische Ares hat obgesiegt dem Mykenaier Speer. Jokaste, eins bei den Göttern, sage noch, was weißt du von Polyneikes? Schaut er noch das Licht, auch er, mein Sohn? Der Bote, in dieser Stunde lebt noch deiner Söhne Paar. Jokaste, gesegnet seist du, aber wie triebt ihr den Speer Mykenes von den Türmen der Thebaier ab? Sprich, daß hinein ich zu dem blinden Greise dann eil und ihn letze, nun die Stadt errettet ist. Der Bote, schon hatte der für Theben starb, des Kreon Sohn, auf hoher Zinne stehend, durch die Kehle sich das grause Schwert gestoßen und die Stadt erlöst. Da sandte sieben Scharen mit den Führern an die sieben Tor entgegen dem Argeierspeer, dein Sohn Eteokles. Reiter stellt er Reitern dann in den Rücken und Fußvölker, den Beschildeten das, wo Gefahr den Mauern drohete, flugs bereit die Hülfe wäre. Von der Türme Zinnen sahen wir drauf das weiß beschildete Argeierheer herziehen vom Teumephsos, und dem Walle nah erreichten sie im Laufe die Kadmeierstadt. Der Päan und Trompeten schmetterten zugleich von ihnen und hernieder von der Theberburg. Zuerst nun führte wieder uns auf Neistor, der dicht gedrängten Krieger, schildumblitzte Schar, Parthenopaios, jener Sohn der Jägerin, das Zeichen seines Hauses mitten auf dem Schild. Atalanten, die frohlocket, daß ihr Ferngeschoß den Eber traf. Entgegen dem Proitidentor fuhr dann die Opfertier auf seinem Wagen, der Seher Amphiaraos nicht mit prangendem Abzeichen, sondern bilderlos bescheidnen Schild. Dann vor Ogyges Tore stand Hippomedon, der Herrscher, und sein Zeichen war Argos, der mit den eingegrabenen Augen ringsum schauete. An Homoloeus Toren ordnete sein Volk Tydeus den Schild von einer Löwenhaut umstarrt, und in der rechten trug er eine Fackel, wie Titan Prometheus anzuzünden unsere Stadt. Dein Polyneikes aber führt ans Quellentor sein Heer, und auf dem Schilde sprangen Potnies geschwinde Rosse, schien es, hoch vor Furcht empor, kunstvoll nach innen schlingend, sich in einen Kreis rings um den Griff des Schildes, gleich als rasten sie. Der aber nicht geringer ist in Ares Schlacht, Kapaneus Elektras Tore führt entgegen er sein Heer, und auf dem Eisenschild stand ein Gigant, ein Erdensohn, auf seinen Schultern eine Stadt hintragend, die mit Hebeln er der Erd entriss, uns eine Warnung, was die Stadt erleiden soll. Zum siebenten der Tore schritt Adrastos her, mit hundert schlangigem Hüderleibe seinen Schild ganz überdeckt, trug dieser in der linken das Argiver Ruhmbild. Drachen aber raffeten im Rachen die Kadmeier mitten aus der Stadt. Dies alles konnt ich schauen, denn ich brachte rings das Wort der Schlacht den Führern des Thebaner Heers. Und nun begann mit Bogen und Wurfspießen der Angriff und mit der Schleuder, die von Ferne trifft, und Felsentrümmern. Als wir aber hier gesiegt, aufschrie urplötzlich Tydeus und dein Sohn zugleich. O Danaer, eh diese Wurf uns hingestreckt, was stürzt ihr nicht auf einmal in die Tor hinein, Fußvölker, Reiter und ihr Wagenführer mit? Und kaum den Laut vernommen, war auch keiner träg, und viele sanken blutbenetzt die Häupter hin, doch auch der unsern manchen sah man hinab, köpflings die Mauern stürzen und den Geist verhaucht, das dürre Land befeuchten mit des Blutes Strom. Als Atalantas Sprössling der Arkadier wie ein Sturm heranstürzt auf die Tor und wütend schreit. Feuer, Heer und Äxte verdarben droht itzt Kadmos Stadt, doch hielt den Wütrich Periklymenos zurück, der Sohn Poseidons, traf mit wagenfüllendem Stein, den er von der Mauern Zinne brach, sein Haupt besudelnd ihm die blonden Locken und zerriss der Knochenbänder. Plötzlich ward blutrot gefärbt die Wang, und nicht lebendig bringt er sich zurück der bodenkundigen Mutter auf den Mainalos. Als dieses Tor gesichert Eteokles sah, ging er hinweg zu andern, und ich folgt ihm nach. Da schau ich Tydeus von Beschildeten umdrängt, die all Ätoler Speere zu der Türme Höhn aufschleuderten, daß von den Zinnen sich hinab die Streiter Thebas retteten. Doch wiederum dem Jäger gleich versammelt sie dein Sohn und stellt sie wieder auf die Türme. Dann enteilten wir zu andern Toren, da wir dies Unheil gedämpft. Kapaneus jedoch, wie schildere ich seine Raserei, weit schwankt ihm in den Händen die hochstufige Leiter, und er eilt und übermütig rief er aus, nicht hindern soll ihn selbst das heilige Feuer Zeus erobernd aufzuklimmen zu der hohen Burg. Und wie er laut dies schreiet, klimmt er steinumsaust, den Leib ganz unter seinen Schild geschmiegt empor die schön geglätteten Leiterstufen. Auch drang er zu der Mauernspitze schon hinauf, da traf ihn mit dem Blitze Zeus, und die Erde kracht umher, daß alle zitterten. Von der Höhe hinab geschleudert wurden die zerrissenen Glieder rings, die Haar empor gen Himmel, auf das Land sein Blut, Händ aber wirbelten und Füße wie das Rad Ixions, und zur Erde fiel entflammt der Leib. Da so Adrastus, Kronos Sohn, ergrimmet sah, führt außerhalb des Walles er sein Heer zurück. Die unsern aber, die das gute Zeichen sahen, hinaus ins Blachfeld jagten sie die Wagen stracks, und Ross und Fußvolk stürzte mitten in den Feind. Speer traf auf Speer nun, und vereint war alles weh, sie starben. Von den Brüstungen entstürzten sie, die Räder sprangen, Achse lag auf Achs umher, auf Leichen Leichen, die zu Bergen sich getürmt. So haben wir der Theberstadt Zertrümmerung für heut verhindert, aber ob auch vordahin sie glücklich sein wird, ruhet in der Götter Schoß. Der Chor. Schön ist der Sieg, doch wollten uns noch holderen Ausgang die Götter geben, glücklich wär ich dann. Jokaste. Gut ist, was Götter und Geschick an uns getan, es leben meine Kinder und die Stadt ist frei. Kreon jedoch büßt meine Hochzeit, wie es scheint, und leidet schwer um Ödipus, er seines Sohns also beraubet. Heilsam ist des Knaben Tod der Stadt zwar, doch ihm traurig. Nun erzähle mir, welch einen Entschluss meine Söhne hierauf gefasst. Der Bote, o forsche nicht, noch bist du glücklich, lass mich fort. Jokaste. Du willst etwas verbergen, bleib, sag alles aus. Der Bote. Was willst du mehr? Geborgen sind die Söhne, ja. Jokaste. Ob alles andere glücklich steht, vernähm ich gern. Der Bote. Entlass mich, ohne Waffenträger ist dein Sohn. Jokaste. Unglück verbirgt dein dunkles, ahnungsvolles Wort. Der Bote. Das Böse nach dem Guten, nein, ich sag es nicht. Jokaste, du mußt, wofern auf Flügeln du mir nicht entfließt. Der Bote, weh, weh, die frohe Botschaft hab ich dir gebracht und soll nicht scheiden, soll dir Leid verkündigen. In deiner Söhne Herzen kam ein schrecklicher Entschluss, allein zu kämpfen vor dem Doppelheer. Was nie sie sollten, sprachen öffentlich sie aus vor allem Volk der Theber und Mykenier. Eteokles hub von einem hohen Turm herab, da seine Herold alle ringsumher geschweigt, so an. Ihr Häupter Hellas, des Argeierheers Anführer, die ihr zoget in das Theberland, und du, o Volk des Kadmos, nicht um Polyneik und nicht um mich, gebt euer Leben hin im Streit. Denn seht, ich sprech euch selber von dem Opfer los und kämpf allein mit meinem Bruder, wenn er will. Töt ich ihn, wohn ich vorderhin im Haus allein, siegt er, so übergeb ich ihm die Vaterstadt. Ihr aber lasset ab vom Streit und heimgekehrt, gen Argolis, vergießet ihr nicht euer Blut, des Schlangenvolks auch sank genug schon in den Staub. Dies redet er, und Polyneikes sprang hervor aus seinen Reihen und lobte deines Sohnes Rat, und rauschend schall der Beifall des Argeierheers und der Kadmeier, denn gerecht dünkt alle dies. Stillstand ward nun geschlossen, und es schwuren sich die Führer vor dem Doppelheer, kein Schwert zu ziehn. Drauf bargen in die erzne Rüstung ihren Leib die beiden Söhne des ergrauten Ödipus, und Freunde schmückten beide, dieses Volkes Haupt, die edlen Thebas, jenen die Danaischen. Sie standen blitzend, änderten die Farbe nicht und wüteten im Geiste mit den Speeren schon. Zu beiden traten hier und dort die Freund heran, zum Kampfe sie ermunternd, und so sprachen sie: Polyneik, ein Siegsbild Kronos Sohne zu erhöhn und Argos Ruhm zu schaffen, sie, das steht bei dir. Die andern sagten: Itzo kämpfst du um die Stadt, ein schöner Sieg erringe dir dein Vaterreich. So sprachen sie und feuerten zum Streit sie an. Die Priester schlachteten scharf und merkten auf den Strahl der Flamm und das der feuchte, widerstrebende Geprassel und der Feuerspitzen, welche Sieg andeuten oder Untergang in heißer Schlacht. Weißt du nun Abwehr, rede, die ihr Herz bewegt, vielleicht auch Zaubertränke, geh, halt deine Söhne ab von dem grausen Kampfe, groß ist die Gefahr und, grauser Kampflohn, stehen Tränen dir bevor. Er geht. Jokaste in den Palast rufend: O Tochter, aus dem Palast eil, Antigone, nicht Reihentanz vergönnet, noch jungfräuliche Lust, der Beschluss der zornenden Unsterblichen. Nein, tapfere Männer, deine Brüder, die dem Tod entgegeneilen, mußt du mit der Mutter noch aufhalten, daß nicht einer durch den andern stirbt. Antigone tritt auf. Welch neuen Unfall klaget den Verwandten vor dem Königshaus, o teure Mutter, dein Geschrei? Jokaste: Ach, Tochter, hin ist deiner Brüder Leben. Antigone: Was sagst du? Jokaste: Zweikampf ruft sie bald ins Feld hinaus. Antigone: Weh mir, was sprichst du, Mutter? Jokaste: Unglück, aber komm. Antigone: Wohin denn aus dem Frauengemache? Jokaste: Fort ins Heer. Antigone: Wir scheuen das Getümmel. Jokaste: Scham frommt ihnen nicht. Antigone: Was soll ich aber? Jokaste: Dämpfen deiner Brüder Streit. Antigone: Wie das, o Mutter? Jokaste: Zu ihren Füßen fallen wir. Antigone: So führ uns in die Speere, nicht zu säumen ist. Sie eilt in den Palast zurück. Jokaste: Eil, eile, Tochter, wenn ich vor dem Kampfe noch die Söhne erreiche, strahlet mich das Leben an, doch sterben sie, sterb ich auch auf den Leichen hin. Sie geht ab. Der Chor. Strophe. Weh, weh, weh mir, mich durchschauert der Schreck, und das Herz bebt mir, es durchdringt mein Gebein, Gram um die Mutter, die unglückselige, ihrer Zwillinge, welcher wird stoßen das blutige Schwert, o schmachvolle Tat, o Zeus, o Demeter, in die verwandte Brust und den verwandten Geist verhauchen lassen an dem Stahl? Ich arme, weh mir Armen, wessen Verderben beklagt mein Angstgeschrei? Gegenstrophe. O du Erd, o du Erd, ein ergrimmetes Paar Raubtiere nach Blut hinspringend, den Speer werden sie stoßen alsbald in den Feindes Leib, Unglückselige, solche Kampflust hat erfüllt ihr Herz, ein Fremdklaggeschrei, die Leichnam umtrauernd, will ich mit Tränen erheben, sie sind sein Wert, ihr Schicksal naht, ihr Tod erscheint, die Sonne noch entscheidet's, schreckliches Mordes Wut, den die Erinnis straft, aber doch erblick ich Kreon, der betrübt hierher den Schritt zu dem Palast lenkt, verstumme jetzt, o Freundin, unser Schmerz. Kreon, der Chor. Kreon, weh, was beginn ich, klag ich mich, klag ich die Stadt der Theber, die Gewittern gleich, der Feinde Schwarm umlagert, sie zu senden zu dem Acheron, mein Sohn verdarb auch, sterbend für das Vaterland, und herrlich ist sein Name, doch ich wein um ihn, jüngst auf des Drachenfelsen fand ich seinen Leib und trug in meinen Armen den Selbstmörder her. Laut klagt das ganze Haus, ich aber such ein Greis, die greise Schwester Jokasta, dass sie nun ihn wasch und ihn aufstelle, der nicht förder ist. Denn ehren soll die Toten, wer sein Ziel noch nicht erreicht hat, und den scheuen, welcher drunten herrscht. Der Chor. Jokasta, deine Schwester, ging, o Kreon, fort aus diesem Haus, und mit ihr eilt Antigone. Kreon, wohin, in welches Unglück, sagst du das mir auch? Der Chor, ich hört im Zweikampf endigen Speer gegen Speer die Ödipiden ihren Streit um Thebens Reich. Kreon, was sagst du, das zu hören, raubt ich meines Sohns erstarrten Leib nicht aus des Drachenfelsen Kluft? Der Chor, schon längst, o Kreon, eilet Jokasta fort, auch haben, fürcht ich, Ödipus erzeugte, schon den Todeskampf vollendet. Kreon, weh mir, da seh ich schon das Zeichen trübes Blicks und schreckenbleich das Antlitz, eilt ein Bote dort herbei, der alles, was geschah, erzählen wird. Der Bote tritt auf. Ich Unseliger, wie beginn ich, welche Rede sagt es aus, alles ist verloren. Kreon, schrecklich hebt er an, der Bote, Unseliger ich, von neuem ruf ich's aus, denn großes Leid verkünd ich euch. Kreon, schwer schon drückt, was wir erlitten, fügst du neuen Schmerz hinzu? Der Bote, deiner Schwester Söhn, o Kreon, schau nicht mehr das Sonnenlicht. Kreon, ach, ach, großes Weh kündest du mir und der Stadt. Der Bote, vernimmst du dies des Ödipus Heimat, das Los der beiden Söhne, die zugleich itzt endeten? Der Chor, sie weinte mit uns ihren Tod, empfände sie. Kreon, wehe mir, grausamer wütete kein Geschick, ach, alles Elend trifft mich, ich Unseliger. der Bote, und neues, schrecklicheres Leid harrt deiner doch. Kreon, was ist noch schreckenvoller, als was du gesagt? Der Bote, bei ihren Söhnen liegt auch deine Schwester tot. Der Chor, erhebt, erhebet Wehklage, und es schlage die weiße Hand jammervoll das Haupt. Kreon, o Arme, welches Schicksal traf Jokasta dich um deine Hochzeit und den Rätselspruch der Sphinx, und wie geschah der beiden Söhne Mord, der Fluch Ödips auf ihre Häupter, sprich, verhehle nichts. Der Bote, das Glück der Theberwaffen vor der Stadt ist dir bekannt, denn nicht so fernhin krümmt die Mauer sich, dass du nicht schon vernommen hättest, was geschah, da nun den Leib mit erznen Rüstungen geziert, die beiden Söhne des ergrauten Ödipus, schritten sie entgegen zwischen Heer und Heere, sich ihr Glück im Zweikampf zu versuchen mit dem Speer. Gen Argos blickt und flehet also Polyneik, o Here, denn dein bin ich, Göttin, seit Adrast die Hand der Tochter und ein Vaterland mir gab. Lass mich den Bruder töten, lass die siegende Recht ihn erreichen mit dem blutgefärbten Speer. Eteokles drauf zum Tempel der goldschildigen Athene blickend, flehete, Zeus Tochter, gib, dass dieser Speer aus meiner Hand siegreich geschnellt des Bruders Brust durchbohre, sterb er heut durch mich, der mir das Land der Väter zu zerstören kam. Drauf, statt der Fackel, schmetterte tyrrhenischer Drometenton das Zeichen mörderischer Schlacht, und wieder sich sprang grässlich an der Brüderpaar, wie Eber, die zum Kampf den wilden Zahn gewetzt, von Schaume weiß die Wangen, fielen sie sich an mit ihren Speeren, und der Schild barg jeden schnell, damit umsonst das Eisen abprallt in den Staub. Schaut einer über dem Rande, dann des andern Blick, schwang er zuvor ihm eilend seinen Speer dahin. Mehr aber floss des Schweißes den Zuschauenden als ihnen selbst, denn um die Freunde zagten sie. Jetzt hat Eteokles strauchelnd über einen Stein den Fuß vom Schild entblößet, aus der Bahn hervorgestreckt. Da sprang Polyneikes mit dem Speer hinzu, als er dem Stahle dieses Ziel gegeben sah, und durch den Schenkel bohrt er den Ägäerspeer. Aufjubelte der Danaiden ganzes Heer, doch unbedeckt beim Kampfe sah der Getroffene des Bruders Schulter, und mit Macht auf dessen Brust schnellt er den Speer, erfreuend die Kadmeier Stadt, als ihm des Schaftes Spitze brach am Panzerhemd. Der Lanze nun beraubet, wich er wiederum zurück und faßt und schleudert einen Marmorstein auf jenes Spieß, ihn brechend. Da glich wieder sich der Kampf, denn beider Rechte war des Speers beraubt. Nun rissen sie die Schwerter aus der Scheid, und neu begann der Streit. Schild wieder Schild andrängend, schritt hier einer, dort der andere, und wild ward der Kampf. Urplötzlich dacht dort itzt Eteokles einer List, die sein thessalisch Bundesheer ihn jüngst gelehrt, ablassend von dem Streiche, der schon niedersank, trat wiederum zurück er auf den linken Fuß mit dem gewölbten Schilde seinen Leib bedeckt. Vorspringend dann auf die rechte Ferse stieß er durch den Nabel bis zum Rückgrat seinem Feind das Schwert, die Seite bog und seinen Leib, der Ödipid und blutumtropfet, sank er in den Staub dahin. Doch jener, gleich als hätt er schon den Kampf gekämpft, warf hin das Schwert und sprang zu dem Gefallenen, nicht seiner mehr gedenkend, nein, des Raubes nur. Jedoch er irrte, leise noch aufatmete, Polyneikes hielt das Schwert noch bei dem grausen Fall und kaum, doch aber stieß er durch die Leber dem Eteokles rasch das Eisen und auch der erlag. Die Zähn itzt in den Staub gebissen, lagen sie beid aneinander und entschieden nicht den Sieg. Der Chor: Weh, weh, dein Elend, Ödipus, bejammern wir, die Gottheit wird bewähren, scheint es deinen Fluch. Der Bote: Vernehmt, welch Unglück Förder sich begeben hat, als nun das Leben flohe die Gefallenen, da stürzt die Mutter die Unselige herbei, und sie erblickt die rettungslos Verblutenden und stöhnt: O Kinder, kommt zu spät die Helferin, und nun zu diesem, nun zu jenem kniet sie hin, weint und beklagt, die ihre Brust mühvoll genährt, und mit ihr seufzet, die ihr folgt, Antigone. O Hoffnung eurer Mutter, o der Schwester Trost der Unvermählten, liebste Brüder, aus der Brust stöhnt schmerzlich Eteokles, der Beherrscher, auf, vernimmt die Mutter, strecket aus die feuchte Hand, sprachlos. Jedoch die Träne, die hervor ihm brach, bezeichnet ohne Worte doch den Liebesgruß. Der andere, Polyneikes, noch aufatmend, sah die greise Mutter und die Schwester und begann: Verloren sind wir, Mutter, ich beklage dich und sie, die Schwester, und den toten Bruder hier. Ein Freund ward er zum Feinde, doch Freund bleibt er mir. Begrab mich, du, die mich gebar, und Schwester, du, im Vaterland, und söhnet aus die zürnende Stadt meiner Bürger, dass ich so viel Vatererd erlang, ob ich des Reiches nicht teilhaftig ward. Schließ mir die brechenden Augen nun mit deiner Hand, Mutter, und er legt aufs Augenlid selbst ihre Hand. Nun lebet wohl, des Todes Nacht umfängt mich schon. So hauchten beid ihr unglückselig Leben aus, die Mutter aber, schauend solch unsäglich Leid, erlag dem Schmerz, rafft aus den Leichen sich ein Schwert und raste graus, denn mitten durch die Kehle stieß sie sich das Eisen. Zwischen die Geliebten sank sie sterbend hin, die Händ um beide schlingend. Jetzt aber hub im Volke Streit an und Gezänk. Wir kämpften für des Königs Sieg, der Feinde Heer für Polyneikes. Auch die Feldherrn haderten die, daß zuerst Polyneikes Speer getroffen die, daß nimmermehr der Sterbende den Sieg erlangt, und sie stürzten zu den Waffen, doch vorsichtig hat am Arm die Schilde sich gelagert Kadmos Volk und griff alsbald in ungeahntem Überfall der Mykenäer waffenlose Scharen an. Da widerstand nicht einer, ringsum ins Gefild entflohn sie, und von tausend Leibern floß das Blut, die der Speer erreicht. Da also wir den Sieg gesiegt, erhöhten die zum Ehrenmal dem Zeus ein Bild, die Schild entrissen andre den danaischen Gefallenen und sandten in die Stadt den Raub, die Toten aber träget mit Antigone das Thebervolk her, das ihr eure Lieben klagt. Viel ihrer Kriegszüg endigten zwar dieser Stadt in hohem Segen, aber andre brachten Leid. Der Chor, nicht mehr zu dem Ohr nur schallet, o Stamm Ödipus, dein Leid, denn sie tragen, o schaut, zum Palaste die drei Leichnam einher, die gemeinsamer Tod hinsandt in die düstre Behausung. Antigone, herbeistürzend, nicht mir verhüllend die jungfräuliche Wange, die Locken umwallete, nicht auch scheuend, das unter den Augen mir glühet, das purpurrot, her stürz ich des Todes Menat, aus dem Haar mir den Schleier gerissen, dahin werfend das schön strahlende Safrangewand, Führerin ich des unseligen Leichenzugs. Weh, weh, ich arme, o Polyneikes, dein Name bewähret sich. Weh, weh, Theberstadt, dein Zwist, nicht Zwist, Morden auf Morden war's, Ödipus Haus hat zernichtet das Übermaß schrecklichen Würgens, traurigen Würgens. Wo heb ich an, wie tönet der Musengesang ein in die Tränen, die Tränen, o Ödipus, armes, zerstörtes Haus, drei bluttriefende verwandte Leichen, Mutter und Jünglinge, Lust der Erinnis, welche des Ödipus Hoffnung vernichtete, weil er forschend der wütigen Sphinx unerforschetes Truglied löst und der Sängerin rächend den Tod gab. O weh, Vater, weh, welch griechisch, welch barbarisch Weib und in der Vorwelt wer von erhabenem Stamm ertrug so grauser Leiden täglichen Blutanblick, solch unverhehlbar weh, als ich arme beklage, wird auf der Eiche, wird auf hochlockiger Tanne gezweigen, kein Vogel der mutterlos traurenden Klagegetön singen in ihre Seufzer, wehe, so hebt Jammergestöhn an der Unseligen, die vereinsamet hinfort lebt, und in ewig rinnenden Zähren, wen soll ich vor andern klagen, auf wen werf ich die Erstlinge meines Gelockes hin, des Zerrauften? Auf euch, die mich einst ernährt, Brüste der Mutter, oder auf euch beid, ihr Brüder, von verderblichen Wunden entstellet? Weh uns, Komm aus deinem Haus mit dem erblindeten Aug, o greiser Vater, zeig, o Laios Sohn, dein unglückliches Alter, zeig deinen Blick, welchen, getaucht in schwarznachtende Dunkelheit, du Gramtage dehnst. Hörst umirrend du in deiner Halle oder streckend den matten Fuß aufs Lager zur Ruhe? Ödipus, aus dem Palast hervortretend, warum lockest du mich, Tochter, den blind irrenden Greis, her an das Tagslicht, vom Siechbett aus dem nachtvollen Gemach, wo ich in untröstbaren Tränen schwimm, ein ergrautes Luftgebild, wesenlos, einer der Toten, ein flüchtiger Traum nur? Antigone, Vater, ich bringe dir traurige Botschaft, es erblicken die Söhne dir nicht mehr, noch die Gattin, das Licht, die am Stab einst immer dir wallt und den Blinden geleitete, pflegend und liebend, Vater, o weh mir! Ödipus, o, wie faßt mich der Schmerz, hier ziemet Gestöhn und Jammergeschrei, drei, die ich liebt, ach, welch grauses Geschick raubte sie mir, Tochter, erzähle, Antigone, nicht dich zu peinigen oder mit frohem Mut, nein, mit Bekümmernis sag ich's, dein Rachgeist mit dem Schwert stürzt er, stürzte mit Feuer und grässlichem Kampf sich auf sie, die du zeugtest, mein Vater. Ödipus, o wehe weh mir, Antigone, was beseufzest du so? Ödipus, wehe mir um die Söhne. Antigone, es zerrisse dein Herzgram, wenn du schautest Aelios vier Gespann und der ermordeten Söhne Gebeinen zukehrtest den strahlenden Augstern. Ödipus, ja, es ist wahr, ihr Geschick hat die Söhne ereilt, aber, o Tochter, was hat mein unseliges Weib mir entrissen? Antigone, Tränen untröstliche sind nun unser Los, flehend, die flehende Brust hinstreckend, den Kindern enteilte sie, und sie erblickte die Söhne an Elektras Tor, auf Lotos umblühtem Anger, Brüder und Freunde, die, gleich Leuen, erwachsen in einer Gebirgkluft, schrecklichen, tödlichen Kampf mit dem Speer gekämpft. Schon kalt lagen die Weihopfer im Blut, welche dem Hades Enyalios bracht, und sie entraffte das eiserne Schwert den Gefallenen, stieß sich's auch in die Brust und lag bei den Kindern im Schmerz um die Kinder. Alle Bekümmernis häufte mein Vater über dein Haupt an dem heutigen Tage der Unsterbliche, der es vollbracht hat. Der Chor. Viel Jammer hat auf dein Geschlecht, o Ödipus, der Tag gehäuft, beglückter sei dein Leben nun. Kreon, tritt auf. Von Klagen jetzt ablassend denkt der Toten hier, die der Bestattung harren. Hör, o Ödipus, mich an. Des Landes Herrschaft gab in meine Hand dein Sohn Eteokles, und des Heimern Brautgeschenk ward Thebe, dem Antigone sich anvermählt. Drum hausest du mir förder nicht in dieser Stadt, denn deutlich sprach Teiresias, solange du dies Land bewohnest, werd es nie glückselig sein, so weich von hinnen, nicht aus Übermut und nicht aus Feindschaft red ich also, nur dein böser Geist schreckt mich, der Unheil, wenn du bleibst, dem Lande bringt. Ödipus. O Schicksal, elend sollt ich sein von Anbeginn und unglückselig, wie nur je ein Sterblicher, bevor ich noch dem Mutterschoße mich entwand, weissagte schon dem Laios Apoll, ich werd einst meinen Vater morden, ich Unseliger, den kaum Geborenen heißet sein Erzeuger stracks erwürgen, den feindselgen Unhold, der einst ihn selber töten werde. Wirft den Säugling hin, der lechzet nach der Mutter Brust, dem Wild zum Raub. Ich werd errettet, o, oh, daß in des Tartarus grundlosen Schlund Kithairon wär hinabgestürzt, der nicht getötet, nein, dahin in Polybos Gewalt mich einst gegeben und in Sklaverei. Nun tötet ich den Vater, ich Verblendeter, entweihete der unglückselgen Mutter Bett und zeugte Söhne und Brüder, die des Laios Fluch traf, den ich von meinem Haupt auf sie gewälzt. Denn so von allem Sinne war ich nicht entblößt, an meinen Augen und an meiner Söhne Paar so wild zu freveln, hätt ein Gott es nicht gewollt. Genug, was nun beginnen, ich Unglücklicher, wer lenkt, zur Seite gehend, nun des blinden Fuß, die mir entrissene, lebte sie dann sicherlich, doch lebt der Söhne Paar mir, ach, auch die nicht mehr. Dann fristet meine Tage wohl noch eigne Kraft, sie schwand. O Kreon, also töten willst du mich, denn traun mich tötet, wer mich aus dem Lande stößt, doch will ich nicht feigherzig um die Knien dir die Hände schlingen, nimmer den einst hohen Sinn entwürdigen, wenn Elend auch mich niederbeugt. Kreon, gut, dass du meine Knien nicht besudeln willst, jedoch im Theberlande wohnen sollst du nicht. Von diesen Toten tragt den einen in das Haus alsbald, doch ihn, der drohend seiner Vaterstadt mit andern Kriegern nahte, Polyneikes, werft ihn grablos außer den Thebaier Grenzen hin. Herold auch sollen allem Volk verkündigen, wer diese Leich aufhebe, sie zu kränzen, sie mit Erde zu bedecken, tot sei dessen Lohn. Sie liege grablos, unbeweint, der Vögel Raub. Du aber, von den Klagen um drei Tote, lass nun ab und geh ins Haus zurück, Antigone, jungfräulich dort ausharrend, bis der nächste Tag dir in die Arme Haimon, den Verlobten, führt. Antigone, o Vater, welchem Elend wurden wir zum Raub, nicht mehr die Toten, dich beklag ich schmerzlicher, denn nicht der Leiden manches traf dich, manches nicht, nein, alles weh, mein Vater, brach auf dich herein. Nun aber frag ich, neuer Herrscher, dich, warum du übermütig diesen Greis aus Theben treibst, und warum kränkt den armen Toten dein Geheiß? Kreon, Eteokles Wille fodert das, der meine nicht. Antigone, sinnlos befahl er's, und ein Tor gehorchst du ihm. Kreon, wie? Soll man nicht vollbringen, was geboten ward? Antigone, Nein, wenn es unrechtmäßig ist und Frevelwort. Kreon, was? Wirft man ihn rechtmäßig nicht den Hunden hin? Antigone, nicht das Gesetz will diese Strafe, ihr wollet sie. Kreon, weil er des Thebervolkes Freund zum Feinde ward. Antigone, und gab er nicht sein Leben dem Geschick dahin? Kreon, er büß auch noch im Tode, was er sündigte. Antigone, was ist denn seine Schuld, sein Erbteil fordert er? Kreon, kein Grab wird diesem Toten, merke das dir wohl. Antigone, ich begrab ihn, ob die Stadt es auch verbeut. Kreon, so wird bei seinem Grabe bald dein eignes sein. Antigone, schön ist es, wenn zwei Freunde beieinander ruhen. Kreon, ergreift das Mädchen, tragt sie in das Haus hinein. Antigone, mitnichten, von dem Toten weich ich nicht zurück. Kreon, die Gottheit, Jungfrau, wollte nicht, was du begehrst. Antigone, sie wollt auch, dass man Tote nicht entehren soll. Kreon, es häufe keiner um den Leichnam feuchten Staub. Antigone, bei meiner Mutter Jokasta fleh ich dir. Kreon, vergeblich ist dein Streben, dies erlangst du nie. Antigone, gestatte dann zu baden des erblaßten Leib. Kreon, auch dies ist unvergönnet dem Thebaner Volk. Antigone, so lass die grausen Wunden nur verhüllen. Kreon, nein, nicht ehren sollst du diesen Mann, wie sehr du strebst. Antigone, o teurer, mein auf deine Lippe drück ich doch. Kreon, Leid bringt auf deine Hochzeit solches Klaggeschrei. Antigone, als würd ich, weil ich lebe, deines Sohns Gemahl. Kreon, so will das Schicksal, wie entflößt du diesem Bund? Antigone, zur Danaide werd ich in der ersten Nacht. Kreon, tollkühne Jungfrau, welches Wort entfuhr dir da? Antigone, mein Schwert wird dir es sagen, wann die Stunde erscheint. Kreon, was aber strebst du, der Vermählung zu entgehen? Antigone, fliehen will ich mit dem Vater, dem Unseligen. Kreon, großmütig traun, doch Torheit ist der Edelmut. Antigone, auch sterben will ich, Kreon, mit ihm, wiss auch das. Kreon, nicht morden sollst du meinen Sohn, weich aus der Stadt. Ödipus, o Tochter, wie vergelt ich deine Liebe dir? Antigone, wenn ich nun freite, Vater, und du flößt allein. Ödipus, bleib und sei glücklich, tragen werd ich mein Geschick. Antigone, und wer, o Vater, pfleget des Erblindeten? Ödipus, ich falle hin und sterbe, wo das Schicksal will. Antigone, wo ist Ödip, der das berühmte Rätsel riet? Ödipus, verloren, ein Tag hob mich, einer stürzte mich. Antigone, so trüg ich nicht von deinem Unglück einen Teil? Ödipus, dem blinden Vater folgen, bringt der Tochter Schmach. Antigone, nicht Weisheit ist es, Vater, aber rühmlich doch. Ödipus, nun führe mich zu deiner Mutter, dass ich sie umfasse. Antigone, nimm die Greisin in den trauten Arm. Ödipus, o Mutter, o Vermählte, Unglückselige. Antigone, die alles Weh bestürmte, traurig liegt sie da. Ödipus. Doch wo ist Eteokles, wo ist Polyneik? Antigone, hier hingestrecket beieinander liegen sie. Ödipus, gern rühr dich der unseligen Gesichter an. Antigone, hier, Vater, leg auf deinen toten Sohn die Hand. Ödipus, o teure Leiche des ärmsten Vaters ärmster Sohn. Antigone, ach, teuer ist des Polyneikes Nam auch mir. Ödipus, nun, Tochter, wird des Delphias Ausspruch erfüllt. Antigone, welch neuer Ausspruch, fügest du noch Leid zu Leid? Ödipus, dass ich verbannet sterben sollt in Attika. Antigone, wo, welche Fest empfängt dich im Athenerland? Ödipus, der heilge Berg des Rosserschaffers Aufenthalt, doch auf, geleit den Vater, den Erblindeten, wenn du den Fluch der Ächtung mit ihm teilen willst. Antigone, wohlauf zur Flucht, du Armer, reich die teure Hand mir, greiser Vater, ich geleite dich, wie Windeshauch die Schiff im Meere. Ödipus, wohlan, ich gehe schon, mein Kind, so werde du denn, Arme, meine Führerin. Antigone, ich wurde, Vater, Traun aller Jungfrauen Thebens, unglückseligste. Ödipus, wohin setz ich den schwachen Fußtritt, reiche mir den Stab, o Kind. Antigone, dahin, dahin tritt du mir, dahin setze mir den Fuß, Traume gleich ist deine Kraft. Ödipus, weh, weh, weh der unglücklichsten Verbannung, treiben aus dem Vaterland den Greis, o weh, schwer, schwer ist solches Leiden. Antigone, trag, was du musst, böse straft die Gottheit nicht und vergilt die Frevel nicht den Sterblichen. Ödipus, der bin ich, den der Musensieg der Schöne zu den Sternen trug, weil der Jungfrau Rätselwort das Graus ich löste. Antigone, denkst der Sphinx du und des Ruhmes, nenne nicht die glücklicheren Tage, dieses harte Dein, dies Leiden aus dem Vaterland verbannet, o mein Vater, zu sterben. In Tränen lass ich die betrübten Freundinnen und scheid und fliehe weit vom Vaterlande, umirrend, nicht nach Mädchenart. Ödipus, o des wackeren Gemüts, Antigone, in des Vaters Leiden wird herrlich einst mein Name. Ach, dein und deines Sohnes Schmach zerreißt mein Herz, der Arme. Grablos liegt er, den sein Volk verstieß. O Vater, wär auch meine Strafe tot, ich muß nächtlich mit Erd ihn decken. Ödipus, zu den Gespielen gehe nun. Antigone, schon genug hab ich geweint. Ödipus, so bete zu den Himmlischen. Antigone, müde sind sie meiner Not. Ödipus, geh denn zu Bromios unbetretnem Tempel auf der Mänadenhöhn. Antigone, wo um die Schultern ein thebisches Hirschfell einst ich Semeles heil'gen Chor auf den Gebirgen tanzte, übel verdankten Dienst dienend den Himmelsgöttern? Ödipus, o berühmte Theberbürger, schauet, dieser Ödipus, der die Gewalt der blutbefleckten Sphinx allein gebändigt hat, selber nun entehrt und elend muß er fliehen sein Vaterland. Doch was klag ich dies vergeblich und bejammere mein Geschick? Göttliches Verhängnis tragen muß ja stets der Sterbliche. Sie gehen. Der Chor. O erhabene Nike, walte du stets ob meinem Geschick und lass nicht ab, mich zu kränzen.